Kentum undecim. Causa. Causa. Causae. Grund, Ursache, Anlass, the cause. Causa belli. Der Anlass zu einem Kriege. Grund des Krieges. Eher die Causa oder qua die Causa. Qua die Causa. Aus diesem Anlass. Aus diesem Grunde. Ob hanc causa. Deswegen. Mea causa. Tua causa. Meinetwegen. Deinetwegen. Honoris causa. Ehrenhalber. Genitivus causae. Ablativus causae. Oder? Na, genitivus causae. Honoris causa. Honoris causa. Aber mea causa. Tua causa. Da ist der Ablativ. Occasio. Occasionis. Feminin. Die äußere Veranlassung. Der günstige Zeitpunkt, die Gelegenheit. Occasion. Ja, der Anlass, die Gelegenheit. Occasion. Proetermittere. Occasionem omitere. Eine Gelegenheit unbenutzt lassen. Vorbeiziehen lassen. Hm? Bei breiter Mittere. Omitere. Auslassen eher. Breiter Mittere vorbeiziehen lassen. Omitere auslassen. Auctor. Auctoris. Maskulin. Der Urheber, der Anlasser, der Veranlasser. Der Autor, the author. Caesare Auctore. Auf Veranlassung Kaisers. Im Ablativ. Ultra. Von selbst, ohne Veranlassung. Adverb ultra. Von selbst ohne Veranlassung aus freien Stücken. Movere, movio. Movi, motum. Erregen, verursachen. Motus, motus. Maskulin. Der Beweggrund. Momentum. Momenti. Der Beweggrund, der Einfluss, der Anlass. The moment. Commovere, hervorrufen, veranlassen, rühren. To commove. Promovere, bewegen, bestimmen. Kio, Kiwi, Kito mit kurzem A, I, Kiwi mit langem. Kiere, Kio, Kiwi, Kito. Anregen, erregen. Exquiere. Oder exquiere. Erregen, verursachen. Exquitare. Hervorrufen, verursachen. To excite. Con Gitarre. In Gitarre. Antreiben, veranlassen. To incite. Incitamento. Incitamenti, der Antrieb, der Anreiz, the incitement. Molire, in Bewegung setzen, betreiben. Molekül, Adducere. Dazu bringen. Veranlassen. Inducere. Kurzem O. U. Verleiten. To induce. Inducere. Adducere. Inducere. Reniculitate. Herrschsüchtig. Aus Herrschsucht. Reniculitate. Der Begierde des Reichs getrieben. Begierde der Herrschaft getrieben. Renium, Reni. Genitivus. Bei Adjektiven ist das. Adductus. Inductus. Ach, etc. Reniculitate adductus. Oder Reniculitate inductus. Aus Herrschsucht, von der Gier nach Herrschaft getrieben. Verleitet, veranlasst. Perducere. Bestimmen, zu etwas bewegen. Eo productus est ut. Er ließ sich dazu bestimmen, dass im Pelrei antreiben zu, to impel. Ira impulsus. Aus Zorn, von Zorn getrieben. Impulsus, maskulin. Der Antrieb, die Anregung, der Impuls, die Impuls. Compellere. Mit Gewalt bewegen zu. To compel. Ad pacem compellere. Zum Friedensschluss nötigen. Stimuli. Der Ansporn, der Antrieb. Der Stachel. Stimulare. Anspornen, reizen zu. To stimulate. Machinare. Kunstvoll bereiten. Kluge Sinnen. Anstiften. To machinate.